WDR 5. Neugier genügt. Früher war nicht alles besser. Das sage ich mir, während ich unterwegs nach Duisburg bin. Das Ziel ist ein Programmkino in der Stadtmitte, wo heute unter der Überschrift Klassiker sehen, Filme verstehen etwas stattfindet, das man früher einfach Filme im Unterricht genannt hat. Auf der Fahrt muss ich an die Videos denken, die uns vor rund 20 Jahren in der Schule gezeigt worden sind. In größeren Abständen bekamen wir Dokumentationen über die Fortpflanzung der Käfer und ähnlich Atemberaubendes zu sehen. Spielfilme kamen nur ganz vereinzelt vor und auch nicht notwendigerweise vollständig. Einmal sahen wir Night on Earth, einen Episodenfilm über nächtliche Taxifahrten. Aber die Episode, in der eine blinde Frau mit dem Fahrer über ihr Liebesleben spricht, wurde vorgespult. Jawohl, damals spulte man noch. Und heute? Heute bekommen Schülerinnen und Schüler eine Exklusivvorstellung im Programmkino Filmforum, beziehungsweise sogar zwei. Gezeigt werden High Noon 12 Uhr mittags und Erbarmungslos, Western also. Beide von Blu-ray, beide original mit Untertiteln und beide selbstverständlich in voller Länge, mit allen Schießereien und Bettszenen. Martin Heilmann ist zuständig für die Technik im Kino. Sein Selbstanspruch verlangt eine perfekte Vorführung. Auch wenn heute gerade einmal 2 Dutzend Schüler und 2 Lehrerinnen den Saal bevölkern. Damit Martin Heilmann am Ende zufrieden sein kann, muss er auf allerhand achten. Ist immer ein bisschen mehr Aufwand, wenn wir so Sondervorstellungen haben, die vom Blu-ray gespielt werden. Da muss man sehr viel programmieren, damit die Schaltung von Licht- und Vorhangeffekten passend zum Anfang und zum Ende der Blu-ray funktionieren. Die Tonformate müssen entsprechend automatisch umgeschaltet werden. Und das muss man ausprobieren, welches Tonformat auf der Blu-ray ist, Mehrkanalton oder Mono. Das habe ich die Tage alles ausprobiert und dabei ist mir aufgefallen, dass beim Film Erbarmungslos, der im CinemaScope-Format vorliegt, somit würden auf einem normalen Fernseher oben und unten schwarze Balken erscheinen, was genau richtig ist, aber auf der Blu-ray sind die Untertitel in den schwarzen Balken und da es die im Kino nicht gibt, würden die Untertitel auf der Leinwand verschwinden und wir haben 2 sehr professionelle Blu-ray-Player und damit kann man die Untertitel verschieben, dass die dann im Bild sitzen. Um 9.30 Uhr geht es los. Oberstufenschüler aus 2 Duisburger Schulen lümmeln entspannt auf den Kinosesseln, haben aber allen Ernstes ihre Handys stumm geschaltet. Kein einziges wird an diesem Vormittag Geräusche von sich geben. Ich staune. High Noon 12 Uhr mittags wird zuerst gezeigt. Für die Schülerinnen und Schüler sicherlich ein Kulturschock. Der Film ist nicht nur 63 Jahre alt, er ist auch schwarz-weiß. Er erzählt die Geschichte des Kleinstadtmarschalls Will Kane, der gerade geheiratet hat und seinen gefährlichen Beruf seiner Frau zuliebe aufgeben möchte. Doch unmittelbar nach der Eheschließung erfährt er, dass der freigelassene Mörder Frank Miller auf dem Weg in die Stadt ist. Miller sind auf Rache, weil Kane ihn 5 Jahre zuvor ins Gefängnis gebracht hat. Der Zug mit dem Erzschurken wird um 12 Uhr mittags erwartet. Will Kane bleibt nur wenig Zeit bis zum Duell mit Miller und dessen 3 Komplizen. Er bittet jeden Mann in der Stadt um Hilfe und kassiert eine Absage nach der anderen. Am Ende muss er sich dem Gesindel allein stellen. Bis ihm überraschend seine Frau zur Seite springt und ihn beim Abknallen unterstützt. Das Gute hat gesiegt. Ende. Ja, ihr habt ja richtig gespannt zugeguckt. Martin Ganguly ergreift das Saalmikrofon und eröffnet die Nachbesprechung. Der Film- und Theaterpädagoge ist eigens aus Berlin angereist. Das Projekt Klassiker sehen, Filme verstehen ist schließlich keine gewöhnliche Unterrichtseinheit. Zunächst fragt Martin Ganguly nach der Musik. Wie wird sie hier eingesetzt? Ein Schüler meldet sich zu Wort. Ja, bei dem Shootout am Ende war das sehr basslastig so. Also die Musik ging halt so sehr laut und sehr ausdrucksstark und sowas. Dass die typische Großballerei am Ende von Western Shootout genannt wird, weiß der Gymnasiast also schon. Weiter geht's. Ist euch bei den Bildern was aufgefallen, was das so dramatisch gemacht hat? Was waren da so spannende Momente dran? Mehrere Uhren, also überall haben die auf die Uhr geguckt. Wie haben Sie das mit der Uhr gemacht, damit man immer mehr aufgeregt war und gespannt war? Die sind an die Uhr auch nah rangefahren. Also An die Uhr näher rangefahren, aber sie sind aber aus einem ganz speziellen Winkel an die rangefahren. Habt ihr das auch gemerkt? Schon die Frage für Fortgeschrittene. Wo stand die Kamera? Von unten nach oben. Durchaus überraschend, worauf die Gruppe so alles geachtet hat. Kameraeinstellungen, Bildmontagen, Musikeinsätze. Das Erstaunen relativiert sich, wenn man weiß, dass diese Schülerinnen und Schüler hier bereits den dritten Teil des Filmbildungsprogramms durchlaufen. Die bisherigen Bemühungen beginnen demnach Früchte zu tragen. Bevor der zweite Film für heute startet, gibt es eine kurze Pause. Ich nutze sie, um mit Martin Ganguly zu sprechen. Er hat sich das Projekt Klassiker sehen, Filme verstehen ausgedacht, weil er der Meinung war, dass Filme im Schulunterricht ein unverdientes Schattendasein führen. Seit 2 Jahren setzt er sich inzwischen aktiv dagegen ein. Martin Ganguly ist selbst Lehrer und großer Filmenthusiast. Es wird immer davon geredet, Vielsinnigkeit in der Schule. Wo hat man es mehr als beim Film? Ja? Es wirkt dann so easy, Film gucken, so als Belohnung. Das ist aber nicht so. Man muss lernen, diese Filmgrammatik zu begreifen. Die Schüler sitzen vor Serien, vor Clips, vor allem täglich mehrere Stunden, aber sie können es eigentlich gar nicht dekodieren. Woher kommt es? Wie erlernt man das? Und da ist dieser Weg ein wunderbarer Weg, um wirklich ein ganz breites Spektrum zu machen. Das ist genauso ein Kunstmedium, in dem man sich abarbeiten kann, im positiven Sinne, ja, wie Literatur, wie Musik, wie andere Dinge. Nur, dass wir da in Deutschland sehr wenig bis jetzt gemacht haben. Und es liegt nicht an den Schülern, dass sie nichts kennen. Das muss man wirklich dazu sagen. Martin Ganguly will den Schülerinnen und Schülern die Augen öffnen. Für klassische Stilmittel und Erzähltechniken einerseits und für die unterschwelligen Themen und Botschaften, die es in vielen Filmen gibt, andererseits. So soll nicht nur das ästhetische Urteil der Jugendlichen geschärft werden, sondern möglichst auch verhindert werden, dass sie durch bewegte Bilder aller Art manipuliert werden können. Dass das nützliche Ziele sind, scheint man auch bei der Deutschen Filmakademie und der Bundeszentrale für politische Bildung zu denken. In beiden Institutionen hat Martin Ganguly mächtige und gut organisierte Unterstützer für sein Projekt gefunden. Die Filmakademie kümmert sich um die Logistik, die Bundeszentrale ist für die umfangreichen Begleittexte für die Lehrer verantwortlich. Neben den Western gibt es Programme über die Jugend in den 50er Jahren, über Animationsfilme, über Vampirfilme und über klassische Krimis. Geeignet sind die Pakete für Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 12. Billig ist das alles natürlich nicht. Bisher wird das Projekt von einer Stiftung kofinanziert. Wie lange noch, ist offen. Martin Ganguly blendet diesen Gedanken aus. Er konzentriert sich lieber auf das Positive. Ich erinnere mich an eine Schülerin in Berlin, die am Anfang bei Western eher so irre gemacht hat und hinterher gesagt hat, oh, das war so spannend, ich könnte jetzt noch einen dritten sehen. Das fand ich unglaublich nach 2 Filmen. Oder der eine Inklusionsschüler, der durch Geburt geschädigt war, der keine Untertitel lesen kann, der auch kein Englisch versteht, der hat sich auch High Noon angeschaut. Und was der hinterher in seinen eigenen Worten zu diesem Film gesagt hat, hat so präzise gestimmt über die Einschätzung, wie diese Figuren sind. Das fand ich wunderbar. Der Filmpädagoge legt Wert darauf, dass an dem Projekt auch Schulen mit Inklusionsschwerpunkt oder in weniger reichen Gegenden beteiligt werden. Bewegte Bilder seien schließlich überall und betreffen jeden. Je souveräner man sie dechiffrieren könne, desto besser. Jede Schule kann sich bewerben. Klassiker sehen, Filme verstehen gibt es inzwischen in allen Bundesländern. Im Duisburger Programmkino wird es derweil Zeit für den zweiten Film. Er heißt Unforgiven, auf Deutsch erbarmungslos. Und beginnt entsprechend brutal. Dieser Western ist 40 Jahre jünger als der erste. Er stammt aus dem Jahr 1992. Er handelt ebenfalls von einem Rachefeldzug, aber von einem völlig anders angelegten. Hier ist es eine Gruppe von Prostituierten, die Vergeltung sucht. Einer von ihnen ist von 2 Freiern das Gesicht zerschnitten worden. Auf diese Freier setzen die Prostituierten ein hohes Kopfgeld aus. Ein alleinerziehender Vater namens William Money erfährt davon und beschließt, das Familieneinkommen aufzubessern, indem er sich das Kopfgeld holt. Auch hier kommt es zum Shootout in einer kleinen Stadt. Die Bewohner hatten die gesuchten Freier gedeckt und alles getan, um William Money am Erwerb des Kopfgeldes zu hindern. Aber Money ist ein erfahrener Killer. Er metzelt sämtliche Widersacher nieder und verschwindet anschließend im Regen. Nicht ohne damit zu drohen, auf jeden zu schießen, der ihn aufzuhalten versucht. All right, I'm coming out. Any man I see out there, I'm gonna kill him. Any some bitch takes a shot at me? Not only gonna kill him, I'm gonna kill his wife and all his friends. Burn his damn house down. Am Ende sind wesentlich mehr Figuren tot als im ersten Western. Und dass das Gute gesiegt hat, kann man so eindeutig auch nicht sagen. Nachdem der Vorhang sich wieder vor der Leinwand geschlossen hat, müssen sich die Schüler erst einmal sammeln. Filmpädagoge Martin Ganguly lässt ihnen den Moment. Dann geht er ans Eingemachte. Er will wissen, wie der Protagonist auf die Schüler gewirkt hat. Sie antworten, dass sie mit dem Kopfgeldjäger sympathisiert hätten, obwohl er ein Killer gewesen sei. Im Gegensatz zum ersten Film ergänzt Marlene, eine Schülerin. Für die Rächer aus Hai Nun habe sie weniger Verständnis gehabt als für William Money. Also bei den anderen war das ja so, man hat nicht viel von denen gesehen. Also die haben nicht viel gesprochen, die haben die ganze Zeit nur sich betrunken und gewartet und sind dann in die Stadt gegangen und haben dann rumgepöbelt. Aber bei denen war das ja so, man konnte die ganze Geschichte sehen. Man hat von Anfang an seine Hintergrundstory erzählt bekommen und dann noch, wie er dadurch gelitten hat. Und wie seine Frau ihn dann verändert hat. Und das macht ihn halt irgendwie zum Sympathieträger. Und diese Rachegedanken, die werden ja in vielen Filmen verwendet, dass man so viel Gefühl zeigen kann, dass man sich rächen muss. Man einigt sich darauf, dass der jüngere Western in allem deutlich ambivalenter gewesen sei als der ältere. Kontroversen gibt es anschließend über die Frage, in welchem Film die Frauen emanzipierter gezeigt werden. Marlene ist sich sicher, dass hier der ältere Film zu nennen wäre. Immerhin habe da die frisch angetraute Ehefrau um sich geschossen, während im zweiten Film die Prostituierten Hilfe von Männern einkaufen mussten. Also die waren schon intelligente, emanzipierte Frauen, sie konnten sich nur halt nicht durchsetzen. Martin Ganguly erwidert, dass es doch aber auch ein starkes Stück sei, wenn eine unbewaffnete Frauengruppe ihr Geld zusammenlege und den blutigen Job von jemand anders erledigen lasse. Marlene ist nicht ganz überzeugt. Macht ja nix, es ist genug Platz da für verschiedene Standpunkte. Nächstes Thema. Wie wird im zweiten Film Atmosphäre erzeugt? Anna weiß es. Zum Beispiel hat es ja auch geregnet, als er da die Leute erschossen hat, also im Salon. Ja, aber das war jetzt nicht so wie im ersten Film, diese Shootout, also Mann gegen Mann, sondern da waren ja eher so mehrere, der hat ja erst auf alle so geschossen. Abermals bin ich beeindruckt von so viel Blick fürs Detail. Die Schüler sind für heute entlassen. Morgen wird im Klassenzimmer das Gespräch über die Western noch weitergehen. Martin Ganguly zeigt sich mit Tag 1 zufrieden. Ich fand es gut, die haben sich wirklich Gedanken drüber gemacht. Und das sind keine Filmwissenschaftler und keine Studenten. Ich finde es schön überhaupt, wenn sie daran was entdecken. Für die ist es trotzdem Neuland. Und ich finde, dann muss man auch nicht zu viel erwarten. Die haben wirklich gespannt zugeguckt. Ich habe mir öfter die Gesichter angeguckt. Und das ist doch was Tolles. Der nächste Morgen. Im Duisburger Steinbart-Gymnasium darf ich wieder dabei sein, als Phase 2 des Western-Programms beginnt. Bojana Leszczyk bleibt noch eine Minute Zeit, bevor ihre Schüler und Martin Ganguly eintreffen. Sie ist Kunstlehrerin und hat mit ihrer Bewerbung das Filmbildungsprojekt an ihre Schule geholt, weil sie selbst filmbegeistert ist, wie sie sagt. Heute wird sie einen Haufen DVDs mit weiteren Western an ihre Schüler verteilen. Auch das gehört zum Programm. Sehr viel Arbeit. Für alle. Sind immer ungefähr 20 Filme zu dem Schwerpunkt? Ich habe ja ein Material bekommen von der Deutschen Filmakademie und zu jedem Film gibt es Aufgaben. Die sind mal kreativ, mal Rechercheaufgaben. Schüler dürfen was fotografieren, müssen im Internet nachlesen, müssen über ihre Reflexion was schreiben, wie sie etwas wahrgenommen haben. Das wird bearbeitet. Alle Schüler schicken mir das als E-Mail. Ich korrigiere alles, schicke es nochmal an die Schüler zurück und dann geht's an die Deutsche Filmakademie. Für die schriftlichen Arbeiten bekommen die Schülerinnen und Schüler keine separate Note. Trotzdem beeinflusst ihr Einsatz im Rahmen des Projekts die Zensur für das jeweilige Halbjahr. Das mag eine zusätzliche Motivation sein. Und Motivation ist gut. Immerhin läuft das Ganze an jeder teilnehmenden Schule über 2 volle Jahre. Meist übrigens im Kunstunterricht, manchmal aber auch in Sozialwissenschaften. Von Schülern und Lehrern verlangt das viel Engagement in der Freizeit. Zusätzliche Unterrichtsstunden gibt es für das Projekt nicht. In jedem Halbjahr läuft ein anderes Programm. Die Schüler am Steinbart-Gymnasium haben in der Vergangenheit bereits das Programm Jugend in den 50er Jahren und das Programm Vampirfilme absolviert. So, meine Lieben, alle einmal nach vorne schauen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. In der Zwischenzeit hat sich das Klassenzimmer gefüllt. Auch Martin Ganguly ist wieder da. Er erzählt, dass bis 1960 jeder 5. Film ein Western gewesen sei. Er fragt die Schüler, wie dieser Erfolg wohl zustande gekommen sei. Karim hat eine Idee. Das dokumentiert ja auch so ein bisschen die Geschichte der ersten Siedler oder zumindest der früheren Geschichte Amerikas, wie die Leute es damals sehen wollten. Die Siedler oder die ursprünglichen Europäer werden immer sehr heldenhaft dargestellt und zum Beispiel die Mexikaner oder auch andere, vielleicht auch Indianer in manchen Filmen, nehmen eher eine untergeordnete Rolle ein. Deswegen ist es natürlich eine sehr subjektive Auffassung der amerikanischen Geschichte. Es ist noch Platz für manchen kritischen Gedanken an diesem Morgen. Da ich aber feststelle, dass das Mikrofon die Schüler befangen macht, schalte ich es ab. Ihre Diskussion über die Frage, welche Filmfiguren den Tod verdienen, bleibt deshalb unser Geheimnis. Nur so viel, besorgniserregende Ansichten wurden in dem Zusammenhang nicht geäußert. Als am Ende der Stunde die 20 DVDs verteilt werden, schalte ich das Aufnahmegerät wieder an. Ich hätte auch Spiel mir das Lied vom Tod gemacht, aber... Oder Sense of Energy. Hey, was habt ihr sonst noch? Aber... Hier. Wir hatten Interessenten für den mit dem Wolf-Tanz. Das waren Sie, ne? Bei Dustin und Vanessa, Jahrgangsstufe 12, ist die Begeisterung für das aktuelle Programm nicht gleichmäßig verteilt. Dustin steht immer schon auf Western, Vanessa nicht. Das ändert freilich nichts daran, dass sich beide noch näher mit dem Genre beschäftigen werden müssen. Ich habe für die weitere Arbeit Dirty Harry und Gran Torino ausgewählt, beide mit Clint Eastwood. Und ich finde, Clint Eastwood ist ein super Schauspieler und die anderen Western kannte ich eigentlich schon. Gran Torino habe ich auch schon sehr oft geguckt, Dirty Harry dafür gar nicht. Und ich fand, das muss man mal nachholen. Außerdem stehe ich schon mehr auf etwas brachialere Filme, bisschen härtere Sachen so. Und dann passt Dirty Harry ganz gut auch. Das nimmt halt schon viel Zeit in Anspruch, aber das ist auch wirklich mal was anderes, als wenn man jetzt nur in Kunst jetzt halt sich mit der Geschichte beschäftigt oder jetzt ein Bild malt. Also das ist schon eine gute Abwechslung. Das reicht Martin Ganguly für den Moment. Ganz besonders freut ihn, dass beide Schüler meinen, sie hätten jetzt mehr Sinn für Filme allgemein. Also bei mir persönlich würde ich da schon sagen, dass ich Filme ein bisschen anders gucke. Vorher war das so normaler Konsum so bei Filmen, aber jetzt muss ich schon sagen, dass ich auch so auf einzelne Details bei Filmen achte, so wie Requisiten oder so angeordnet sind, halt im Hintergrund oder so, wo ich so nie drauf geachtet habe oder warum gerade diese Art von Kamera so gehalten wurde. Oder so. Hinter Filmen steckt ja richtig viel Arbeit und gerade auch früher wurde ja auch viel, zum Beispiel jetzt bei der letzten Filmreihe mit der Jugend in den 50ern, da war ja auch immer eine politische Einstellung hinter und somit kann man ja auch mit Filmen was ausdrücken und trotzdem halt damit auch die Zuschauer besser erreichen, weil die sich das ja gerne angucken und dann kann man ja die Zuschauer auch zum Denken damit bewegen. Sind wir vor 20 Jahren durch unsere Schulfilme auch zu solchen Erkenntnissen gelangt? Soweit ich mich erinnere, eher mal nein. Da haben wir es wieder. Früher war nicht alles besser. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.